Erster in dem Jahr, als der assyrische König Sargon seinen General Tartan nach Asdod schickte, belagerte und eroberte dieser die Stadt. Zweiter zu dieser Zeit sprach Gott durch Jesaja, den Sohn des Amoz, und sagte, zieh dein Sackgewand aus und deine Schuhe von den Füßen. Jesaja tat dies und ging dann ohne Obergewand und barfuß. Dritter Gott sagte weiter, mein Diener Jesaja ist ohne Obergewand und barfuß gegangen, und dies ist ein Zeichen und Vorbild für Ägypten und Kusch für die nächsten 3 Jahre. Vierter denn der König von Assyrien wird die gefangenen Ägypter und Kuschiter, sowohl junge als auch alte Menschen, nackt und barfuß wegführen. Sie werden auch ihr Gesäß entblößen müssen, was eine große Schande für Ägypten sein wird. Fünfter dann werden die Menschen erschrecken und enttäuscht sein wegen Kusch, auf das sie ihre Hoffnung gesetzt hatten, und wegen Ägypten, mit dem sie sich gerühmt hatten. Sechster und die Bewohner dieser Küstenregion werden an diesem Tag sagen, wenn es denen so ergangen ist, auf die wir gehofft und zu denen wir um Hilfe geflohen sind, um uns vor dem König von Assyrien zu retten, wie können wir dann selbst entkommen?